Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 508, an Schiller. In meinem Briefe habe ich vergessen zu sagen, dass wir gutes Schweizer Papier brauchen zum Abdruck des Titelkupfers in den Almanach. Hier findet sich's nicht. Hertel hat gewiss welches. Wir bitten, solches bald zu schicken. Weimar, am 21. September 1798. G.